Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es noch einmal um Karneval gehen und noch einmal gehen wir zu den Altstädtern in Köln. Und da habe ich für Sie eine ganz interessante Sendung und ein Gespräch, das ich mit zwei der Altstädter geführt habe, mit Herbert. Und er hat mir dann den Marschall mitgebracht gehabt. Es ist allerdings schon einige Jahre her, denn Sie wissen ja, im Karneval geht alles seinen Gang und wir wollen Ihnen heute einmal ein bisschen was an Einblicken geben in die Altstädte. Das ist übrigens eine berittene Truppe, das heißt, Sie haben auch Pferde. Und da das in Köln stattfindet, vielleicht sehen Sie sie ja oder treffen Sie mal wieder. Da sind letztes Jahr Puppen statt der echten Menschen im Zug gewesen. Da war ein Mini-Zug. Und dieses Jahr, 2022, wollen wir Ihnen, wie gesagt, dieses alte Gespräch bringen. Und ob der Herbert noch dabei ist, das weiß ich nicht. Wir haben uns schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Aber was interessant ist, ist eben, was Sie so erzählen, was da so alles vor sich geht. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass dies jetzt ein Gespräch ist, das natürlich normalerweise mit Musik gespickt war und auch daraufhin ausgerichtet. Das heißt, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Suchen nach zum Beispiel nicht den Kamelle, sondern den Kamelen. Und da ging es um einen Karnevalsschlager der Höhner. Die Höhner ist eine Gruppe, die ganz besonders im Karneval auftritt und auch mit ihren Liedern dann für viel, viel Stimmung sorgt. Ich bin Susanne Nielsen und wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Gespräch mit Herbert und mit, wie gesagt, seinem Kollegen von den Kölner Altstädtern. Und da geht es um eine Truppe, die sich schon ab 11.11. vorbereitet. Und der Karneval der Echte fängt ja schon am 11.11. um 11.11 Uhr statt. Und ich als nicht waschechte Kölnerin oder Bonnerin, ich bin viele Jahre in Bonn gewesen, aber natürlich habe ich das mit dem Dialekt nicht so drauf. Aber diese beiden Herren können das ganz wunderbar und wir denken, das wird aber für jeden verständlich sein. Sie werden dann alle Termini, die Sie nicht verstehen, vielleicht auch erklären. Und wenn nicht, dann tun wir es dann im Anschluss am Ende noch einmal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch und wie gesagt, denken Sie sich die Musik dazu oder unterbrechen Sie einfach die Sendung und hören sich zwischendurch die Schlager an. Die sind ja auch inzwischen alle im Internet zu finden. Gut, viel Spaß dabei und da geht es um unser Gespräch, da geht es um den Kölner Karneval und angefangen hatten wir mit dem Gespräch im November und das, wie gesagt, schon vor einigen Jahren, ich muss mal schauen, das war, glaube ich, 2008 sogar schon, also ist schon eine Weile her. Nein, ich gucke hier gerade, ja, das kann sein. Also jedenfalls viel Spaß dabei und denken Sie sich den Karneval bitte dazu oder holen Sie sich einfach ein paar Bilder hoch, den gibt es ja auch im Internet. So, wir sitzen im Kulturspiegel mit unseren Karnevalisten. Es ist mal wieder soweit, es ist fast der 11.11. Und der Herbert hat mir heute jemanden Neues mitgebracht. Hallo. Ja, ich habe unseren Ehrenpräsidenten der Altstädter, Rolf Bind. Er ist nicht nur Ehrenpräsident, er ist auch der höchstdekorierte Altstädter, nämlich Marschall. Aha. So, und wir können mal hören, was er zu sagen hat. Morgen, Herr Bind. Ja, guten Morgen, Frau Nielsen, Susanne. Moin, Frau Susanne. Gefällt mir schon viel besser. Ja. Kann ich auch viel besser behalten, obwohl Nielsen ja auch kein ganz unbekannter nordischer Name ist. Stimmt, ja. Den habe ich aber geheiratet. Den haben Sie geheiratet. Ja, ja. So kommt man an andere Namen. Ne? Ja. Vorher war es Schmidt und in der Kölner Gegend, was sagen die da? Nicht Schmidt, sondern immer Schmitz. Schmitz, ja, mit DZ. Ja. Jetzt erzählen Sie mir, was machen Sie denn im Karneval noch? Was ich noch mache, Sitzen Sie auf dem Thron und gucken zu. Ja, so ziemlich, würde ich sagen. Ich habe aber lang genug gemacht, denn ich bin bei, in der Karnevalsgesellschaft Altstädter bin ich seit 52 Jahren Mitglied. Wow. Bin da also nur so eben mal reingekommen. Warum? Weil mein Vater schon im Vorstand war und der kannte wiederum den Gründer, einen Servatius Jussenhofen. Das war der Gründer und der erste Präsident. Der hat das 25 Jahre lang gemacht und so bin ich als junger Mann denn damals auch in die Altstädter hineingekommen. Und als der erste Rosenmontagszug wieder zum Gehen begann, da wurde also... Wann war das? Das war 1949. Mhm. 1949. Da wurde also damals im Kölner Williamsbau, das war ein Zirkus, denn wir hatten da noch keine großen bekannten Hallen, beispielsweise Gürzenich lag noch in Trümmer oder wurde gerade mal wieder aufgebaut. Da war es also so, dass der Kommandant des Reiterkorps gesagt hat, wir haben eine Spende mit Stoff in Grün und in Rot. Grün-Rot sind unsere Farben. Und wir werden im Rosenmontagszug auch wieder mitmachen. Das heißt, wir werden mit Reitern dabei sein. Und da war ich als junger Mann, war ich ja ganz erstaunt, habe ich gesagt, ach ja, also Stoff bekommt er von dem Mitglied Ochs, aber, und Pferde, ja, Pferde kann ich besorgen. Ja, sag ich, hast du denn auch Reiter? Ja, sag ich, sicher haben wir Reiter. Ja, sag ich, wen denn zum Beispiel? Ja, sag ich, du musst nicht so dumm fragen, du gehörst auch dazu. Sag ich, das geht ja nicht, ich habe noch nie am Pferd gesessen in meinem Leben. Und das kriegen wir alles geregelt, das machen wir schon. Jetzt spreche ich ein bisschen Kölsch dazwischen. Ja, ja. Darf das Sinn? Aber sicher. Ja. Das machen wir schon. Du nimmst ein paar Reitstunden und die anderen natürlich auch. Und dann wird der Rosenmontagszug gemacht. Ja? Und so war es denn auch. Nur, als der erste Rosenmontagszug in Köln um den Neumarkt rumging, da hatte ich schon dreimal meine Körbchen, wo das Wurfmaterial, Kamelle und Strüße, die waren schon zwei- oder dreimal leer, aber ich habe noch nicht einmal geworfen. Das Pferd hat das alles gemacht. Es ist immer hoch gestiegen und hat dann nach links und rechts hat das Pferd verteilt. Das war mit dem Reiten noch nicht so weit daher, dass man das Pferd ein bisschen im Zaume hielt oder woran lag das? Weil das ist ein wildes Pferd. Es war ein ziemlich wildes Pferd. Der Reitlehrer, der ist hinter mir geritten, der hat schon seinen Hut verloren und hat zu mir gesagt, Jung, das ist aber doch schlimm mit dir. Ja, sag ich, du hast mal das falsche Pferd hier. Also das muss man übersetzen für die, die kein Kölsch können, du hast mir das falsche Pferd gegeben. Ja. Aber ich meine, das Ruhigere wäre es das gewesen. Wie lange hat es gedauert, bis das Pferd ruhig wurde? Wie viele Jahre? Wir sind ja noch ein Stückchen weiter. Wir sind ja nicht nur um den Neumarkt herumgeritten, sondern wir sind ja in vielen Straßen Kölns, die zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch sehr stark beschädigt waren. Ja. Zumindest die Häuser links und rechts. Aber es kamen viele Leute. Dann kamen viele Leute und das Pferd wurde immer ruhiger. Wir haben dem schon mal einen Schnaps eingeschüttet. dann lief das schon schöner und gemütlicher. Und dann wurde das, je länger der Zug ging, je ruhiger wurde das Pferd. Ja. Wir haben mal einen, wenn ich noch was dazu sagen soll, wir haben mal einen Rosenmontag gemacht. Da sind wir mit dem Pferd, die in der Komödienstraße ist ein einziges Pferd übrigens, das war Herbert Mikeska, der leider gerade jetzt verstorben ist. Da ist er zum ersten Stock hoch mit dem Pferd. Das ging. Treppenhaus, ja. Treppenhaus, hoch. Er wird in Gürzenich war. In Gürzenich, das war aber dann, wo, in welchem Gebäude, nicht? Ja, das ist nur im ersten Stock hoch und da ist in Gürzenich die Treppen hoch marschiert mit dem Pferd. Jetzt, Herbert, ihr habt mir Karnevalsmusik mitgebracht und zwar die Höhner-Gruppe. Und jetzt, damals gab es aber noch keine Kamele da in dem Zug, oder? Die gab es noch nicht, nein. Also erzähl mir was zu dem Lied. Ja, das Lied ist natürlich der neueste Karnevalshit der Höhner. Und das heißt, der Sultan hat durch. Das wurde im letzten Karneval also von morgens bis abends gesungen. Und ich glaube, dass es dieses Jahr weiterhin der Hit sein wird. Und jetzt erzähl mal, was in dem Lied so passiert. Denn es ist ja auf Kölsch und das können ja die Nicht-Kölner vielleicht doch nicht verstehen. Was machen wir denn mit den Bayern? Ja, die Bayern müssen Kölsch lernen. Muss man erst eins trinken und dann eins lernen, ja. Ja, so ist es. Aber bei dem Lied, da ist an und für sich nicht viel Text. Kann auch jeder Amerikaner mitsingen. Ne? Mhm. Das heißt, nur der Sultan hat durch und er hat durch und er geht von, schon wieder in eine andere Katschem, das heißt in eine andere Wirtschaft, ja, oder eine schlechtere Wirtschaft. Ne? Mhm. Das ist auf Kölsch ein Katschem. Ja, ne? Und für normale eine Kaschemme. Ja, ja, ja, genau, ist das Gleiche. Ne? Ja, und viel mehr ist an und für sich nicht drin. Ja. Und wir hatten im letzten Karneval Amerikaner dabei gehabt, die konnten das so doll singen, das war also wirklich nicht mehr festzustellen, ob das jetzt Kölner waren oder ob es Amerikaner waren. Ne? Und die habt ihr eingeladen aus Amerika darüber? Ja, eingeladen, die waren sehr trinkfest, ich habe mich immer gewundert. Jeden Morgen stand ich mit Kopfschmerzen auf und die kamen an und hatten nichts. Ne? Also das Kölsch hat denen sehr gut gemundet, deswegen Kölsch in aller Munde heißt es ja auch. Es muss schon was dran sein. Ja, naja, prima. So, jetzt machen wir das Lied und dann machen wir weiter mit unserem Karneval. So, das war aber ein witziges Lied, aber es gibt ja auch so anderes, was da passiert ist. Also, wie wird man denn vom jungen Reiter zum Präsidenten? Oh, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert schon eine Weile. Ja, wie viele Weilen hat es denn gedauert? Bis ich Präsident wurde, ja, also da waren noch ein paar Brücken dazwischen, die muss ich mal ganz kurz eben erklären. Also zunächst einmal, oder so war es denn, ich sprach ja von dem Gründer, der war 25 Jahre Präsident und sein Nachfolger auch 25 Jahre. Das war im Krieg ein aktiver Reitersmann. Und ich war so sein Adjutant, habe immer neben ihm geritten und er hat dann, wir haben da so früher zum damaligen Zeitpunkt eine Kamellefabrik gehabt. Mhm. Bonbonfabrik auf Hochdeutsch. Ja. Und dann hat er immer gesagt, wenn er neben mir ritt, hat er immer gesagt, da habe ich der Dreck aus der linken Eck aus Dinger Fabrik rausgeworfen. Soll ich es gleich übersetzen? Ja, ich habe den Dreck aus der linken Ecke deiner Fabrik gerade ins Volk geworfen. Das waren aber natürlich reine Witze. Ja. Waren das. Das waren also gute Kamelle, immer. Ja, hervorragende Kamelle. Waren die besten Kamellen, die wir für Karnevalsche herstellen konnten. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt. Absolut. Wollen nicht fragen, woraus sie waren? Aus viel Zucker. Viel Zucker. Bonbons werden aus Zucker und aus Sirup hergestellt. Ja. Ja? Und dann kommt noch entsprechender Geschmack dazu. Und wenn Sie Milchbonbons machen, dann kommt natürlich auch noch Milch dazu. Haben Sie denn damit Ihre Frau dann auch bekommen? Konnte man dann auch eine junge Frau werben? Was macht man, um zu heiraten? Das war genau umgekehrt. Ich bin in die Fabrik meiner Frau oder meines Schwiegervaters eingeheiratet. Sie haben die Kamelle gleich mitbekommen? Mit der süßen Frau? Ja, beides zusammenbekommen. Ich kann Ihnen sagen, das war viel Zucker auf einmal. Waren Sie da schon im Karnevalsverein? War da so eine Hintergedanke hier? Nein. Ich habe erst die Frau gehabt und dann kam das erst mit dem Karneval. Das kam direkt kurz hinterher. Ja. Nonstop, würde ich fast sagen. Ja. Aber mitgeritten ist sie nicht, nein. Nein. Die hat Angst vor Pferden. Ah. Ja, hat Angst vor Pferden. Nachher wurde ich also denn Reiterkorpskommandant, weil der Präsident bekam dann, das wurde alles immer besser, der bekam einen eigenen Wagen und war dann hoch oben auf dem Wagen und ich habe dann das Reiterkorps geführt, wurde dann Kommandant, wie gesagt, des Reiterkorps. Und dann gab es, um das zu sagen, neue Satzungen. Und in den neuen Satzungen musste der Kommandant des Reiterkorps auch im Vorstand, im geschäftsführenden Vorstand der Gesellschaft sein. Der Reiterkorpskommandant, der Fußkorpskommandant und der Senatspräsident, die waren da mit drin. Mhm. Und so war ich auf einmal schon wieder eine Stufe höher gerutscht, nämlich in den Vorstand oder in den geschäftsführenden Vorstand der Gesellschaft. Mhm. Gab es dann jedes Jahr eine neue Art von Kamelle fürs neue Karnevalsfest? Musste da was Neues erfunden werden? Die Kamellen innen drin war dasselbe, nur die Papiere waren wieder anders. Ja. Das ist aber bei vielen Artikeln so. Stand da dann Altstädter drauf? Nee. Ja, zum Teil bei den Kamellen nicht. Die mussten ja immer sehr preisgünstig sein. Ja. Da wurden also Papiere verwendet, die schon zweite Wahl waren, die langsam aussortiert wurden. Aber in der heutigen Zeit werden Pralinenschachteln gemacht, da steht denn drauf, ein süßer Gruß, und dann steht da drunter, Altstädter Köln, 1922 e.V. Wow. Ja, das wird heute schon, kostet natürlich alles ein bisschen mehr, ja, aber die Karnevalisten lassen sich das was kosten. Denn das Wurfmaterial muss ja von jedem, der wirft, selbst bezahlt werden. Ja, das ist hier im Gasparilla-Fest die Ketten, die man hier wirft. Ja. Die werden also auch von den einzelnen Leuten selbst angeschafft und dann freut man sich, wenn man auch ein paar abbekommt. Manchmal muss man dafür auch bützen. Ach, Bützen. Ja, Bützen ist bei uns auch eine Sache, die aber sehr... Aber nicht für jede einzelne Kamelle, nein? Nicht für jede einzelne Kamelle. Nein, aber verbützt wird meistens ein Sträußchen. Ja. Das heißt ja auch immer, die Leute, die am Rande stehen, die sagen ja auch und rufen, Kamelle, Sträußchen. Ja. Und wenn sie ripp stellt, dann werden sie mal vom Pferd steigen. Ja. Nein, brauchen wir nicht, man bückt sich herunter. Und wenn... Und wenn die Mädchen nicht so hübsch sind, es kommen ja manche, die wollen unbedingt geküsst werden, dann kann man ja folgendes machen, dann kann man sagen, Mädchen, im Moment komme ich nicht runter, ich habe den Rücken, du kannst ja schon einmal das Pferd bützen, das Pferd küssen. Und das geschieht dann meistens nicht, dann ziehen sie sich dann zurück. Oder man müsste dann sagen, nimm bitte den Nasenring raus vorher, ja, das ist heutzutage, man weiß nie, wie viel Schmuck die Damen tragen, gell? Ja. Man könnte sich ja festhängen. So, jetzt gehen wir zum Herbert und gucken mal, was wir hier an Musik weiter haben, Herbert. Ja, ich habe also auch von den Höhnern hier ein neues, nicht ein neues Lied, aber ein gutes Lied, wollen wir sagen. Blutwurst, Kölsch und ein lecker Mädchen. Aha, Blutwurst, das muss man erklären. Ja, Blutwurst ist also die Blutwurst. Kölsch ist auch bekannt. Und ein lecker Mädchen braucht man auch nicht zu erklären. Also ein hübsches. Aber und da muss man erklären, was der Kölner ja eigentlich gar nicht Blutwurst sagt, gell? Nee, der sagt auch Flünz. Ja, also wenn man fragt, bist du Kölner und der sagt ja, dann kann man ihn daran erkennen, ob er weiß, was Blutwurst auf Kölsch heißt. Ja. Dann heißt es oft, dann sagen es Blutwurst, ne? Ja, klar. Ja. Okay. Dann hören wir uns das jetzt mal an von der Höhnergruppe. Okay. Was haben wir denn noch? Das ist nicht schlimm. So, jetzt sitzen wir hier mit dem Herrn Rolf Bind von den Altstädtern. Und jetzt haben wir gerade wieder die Höhnergruppe gehört mit der Blutwurst, beziehungsweise mit der Flönz und mit den Leckermädchen. Und jetzt, was bringt denn das weiter, wenn man im Karnevalsverein ist? Dann ist man auf einmal doch irgendwann mal Präsident. Wie war das denn? Ja, das ist also, ich habe ja eben schon gesagt, ich kam dann in den geschäftsführenden Vorstand und dann, nachdem der Präsident nun aus Altersgründen zurücktrat, musste einer gesucht werden, gefunden werden. Und wir hatten eine kurze Überbrückung von einem Herrn, der aber leider nicht so gut ankam, weil seine Frau versuchte zu bestimmen, was gemacht wird. Und das ist im Karneval zumindest zur Zeit noch nicht drin, wie man so sagt. Dabei hat man nach einer weiblichen Bundespräsidentin gesucht, wissen Sie das? Hat es aber auch nicht gefunden. Ne? Hat man noch nicht gefunden, das kommt vielleicht auch nochmal. Ja. Na, jedenfalls ist es also denn so gewesen, dass der von heute auf morgen wieder zurücktrat. Und da man mich nun auserwählt hatte als Vizepräsidenten, sollte ich denn wenigstens mal kurzfristig einspringen. Aha. Und der alte Präsident, der hat dann gesagt, du brauchst das nur jetzt mal machen. Wir suchen in den, dann lass dich auch mal offiziell für 3 Jahre wählen. Die brauchst du sicherlich nicht ganz zu machen. Da finden wir einen neuen. Wir hatten also noch keinen nach 10 und 11 Jahren. Und dann habe ich selbst einen gesucht. Dann, damit ich denn mit 12 Jahren, das war 4 mal 3, immer 3 Jahre ist die Zeit, damit ich denn abtrat, zur Freude meiner lieben Frau. Ja, sie sitzt auch da ganz ruhig und wartet diese ganze Geschichte ab, hat sie wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört. Aber es ist doch dann schön, denn jetzt sitzen sie beide sozusagen auf dem Ruheteil der Altstädter. Ja. Und jetzt dürfen sie beide zugucken und ist es ein angenehmeres jetzt? Ist angenehm, sagt sie. Wesentlich, für sie wesentlich, ja. Aber für mich auch. Wissen, wenn man so viele Jahre aktiv dabei war, dann sollen ja auch die jungen Leute, sollen ja auch mal ran. Ja. Und so ist zum Beispiel, unser Sohn ist ja jetzt heute auch schon im Vorstand wieder mit drin. Aha. Also die dritte Generation. Und der kann reiten? Der kann reiten, der ist auch mitgeritten, ja, aber er reitet jetzt auch schon nicht mehr, dadurch, dass er im Vorstand ist. Der Vorstand hat einen speziellen Wagen, wo auch unser lieber Freund Herbert mit drauf ist. Das ist die sogenannte Reiterreserve. Das sind all die, die zu müde sind zum Rücken, also die zu müde sind zum Reiten. Die sind auf diesem Wagen. Ich muss dazu sagen, die auf diesem Wagen, das ist genau wie auf dem Pferd. Wir halten nämlich deinen Sohn immer zu zweit von dem Wagen runter, damit der bützen kann. Und das funktioniert wunderbar. Also braucht ihr nicht zu bützen, dann muss er die Schwerarbeit machen mit den hübschen jungen Damen. Ja, okay. So, und was ist denn mit dem neuen Motto? Ich habe gehört, da gibt es ein ganz tolles neues Motto. Es gibt natürlich jedes Jahr ein Motto. Und zwar wird das Motto bekannt gegeben, am Karnevalsdienstag, das ist ja der Tag nach Rosenmontag, dann ist nochmal eine Zusammenkunft in der Bastei, das ist ein besonders exponiertes Lokal in Köln, direkt über dem Rhein, da haben sie das ganze Rheinpanorama vor sich und da wird also... Da treffen sich die Altstädter immer. Da trifft sich das Festkomitee Kölner Karneval, nur mit den Spitzen, da werden also die Präsidenten von den Gesellschaften eingeladen. Dieses Fest gibt also Blatzheim. Das ist der Gastronom, der auch zum Beispiel das Gürzenich hat. Und der gibt also diesen Tag, da wird also vom Oberbürgermeister auch eine Replik gehalten. Und der Zugleiter, das ist nicht der Festkomiteepräsident, sondern der Zugleiter, der sagt denn auch, wie alles war, und die meisten Sachen sind ja immer dann auch sehr schön gewesen, und der gibt dort das neue Motto von dem kommenden Rosenmontagszug bekannt. Und das neue Motto für das Jahr 1999 ist eben 999 Jahre. Das waren Zeiten Karneval in Köln 1999. Das ist ja dann das Ende des Jahrtausends. Und da wird man also sicherlich kaum etwas über 999 Jahre sagen können. Aber man wird versuchen, eine Replik zu halten über die Spitzenjahre des Karnevals. Sie wissen ja, da kommen ja auch immer die Prominenten der Stadt, aber darüber hinaus auch des Landes Nordrhein-Westfalen und letztlich auch die Repräsentanten oder die Spitzen der Regierung aus Bonn, noch aus Bonn. Ja, in diesem Jahrtausend eben, und dann ändert sich die ganze Sache, geht's nach Berlin. Und was war denn für Sie in all diesen vielen Jahren, was war denn da der Höhepunkt? Oh, es waren so viele Höhepunkte. Ich weiß im Moment wirklich nicht, was der Spitzenhöhepunkt gewesen ist. Ach, ich möchte eins vielleicht sagen. Ein Höhepunkt war, mein Vorgänger hat meine Tochter einmal bei einer Sitzung vorne oben am Präsidium gehabt und hat sie da vorgestellt. Und ich habe Gleiches mit meiner Enkelin gemacht. Ein kleines, süßes Mädelchen, heute ist sie schon etwas älter geworden, hatte natürlich diese kleine Altstädter Mariechen-Uniform angehabt und die habe ich dann neben mir hingestellt und habe gesagt, so wie damals die Mutter dieses Kindes von Fritz Figge, das war der Vorgänger, vorgestellt worden ist, so stelle ich heute mal das jüngste Mariechen von den Altstädtern vor, nämlich die Nadine Maus. Und wie alt war sie da? Da war sie 3 Jahre. Höchstens 3. Und sehr vielleicht stolz, nehme ich an. Ja, die war natürlich irrsinnig stolz und das ist bis heute noch so. Sie ist Hospitantin im Reiterchor. Wir nehmen auch da zwar nur wenige Damen mit auf, aber sie möchte auch den Rosenmontagszug mitmachen. Sie hat ihn natürlich jahrelang bei mir, als ich Präsident war, mit auf dem Wagen als kleines Mädchen da mitgemacht. Zuerst, damit sie überhaupt was sehen konnte, hat sie auf 3 Kamellenkisten gestanden, dann im nächsten Jahr nur noch auf 2, dann auf 1 und nachher konnte sie so schon drüber weggucken und konnte alles sich ansehen. Ja. Dann wünschen wir Ihnen einen ganz tollen Karnevalszug im nächsten Jahr. Sie sind ja dann dabei und dann muss man Sie dann auch sehen können, auf dem Wagen und den Herbert auch. Ja, vielen Dank fürs Bringen, Herbert. Ja, als letztes spielen wir dann auch nochmal von den Höhnern Pizza wunderbar. Okay. Das heißt, willst du eine Pizza? Ja. Und ich hoffe, liebe Hörer, es wird Ihnen gefallen. Prima. Dankeschön, dass ihr beide gekommen sind. Dankeschön. Vielen Dank und fröhlichen Karneval. Ja, dankeschön. Wir werden auch dann an USA denken und an die schönen Stunden, die wir hier verbringen konnten. Und was sagt der Kölner an Karneval? Alaaf. Alaaf. Tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Rolf und Herbert bedanken für dieses nette Gespräch und ich hoffe, Sie hatten auch Spaß dabei und ein bisschen Einblick in nicht nur den Kölner Karneval, sondern vor allem auch in die Kölner Sprache. Denn die Kölner Sprache wird ja gesungen von den Höhnern besonders, das haben Sie vielleicht, die Höhner heißen übrigens die Hühner, also die Höhner im Dialekt und es gibt natürlich auch viele andere, die Kölsch gerne sprechen, gerne hören. Und vor allem gibt es auch den Wolfgang Niedecken, der mit seiner Gruppe BAP, B-A-P, BAP, seit den 70er Jahren, seit meinem Abitur, also seit Ende der 70er Jahre, im kölschen Dialekt Rockmusik macht. Und das nicht nur im Karneval, sondern vor allem außerhalb des Karnevals. Und so haben sie das ganze Jahr über diese weiche, schöne Stimme. Interessanterweise ist Niedecken inzwischen so weit, dass er ganz anders singt, nämlich ein bisschen rauer die Stimme, ein bisschen älter der Mann. Und er singt Dylan und er tingelt durch Deutschland 2022, 21, 22 mit Bob Dylan Liedern. Und das ist recht interessant. Ich weiß, vor vielen Jahren haben ihm andere auch Jacques Brel und alles Mögliche ins Deutsche vertont. Aber wie gesagt, am 26.11. war er in meiner Heimatstadt. Ich habe leider ihn verpasst und muss auch ehrlich sagen, beim Karneval habe ich auch eigentlich nie mitgemacht, sondern bin eher zu denen gegangen, die keinen Karneval gefeiert haben. Aber immer mal muss man da auch mal mitmachen und sich das anschauen und vielleicht schaffen Sie das ja jetzt in Persona oder eben, wenn Sie wollen, eben über den Bildschirm. So, und wie gesagt, die schöne, schöne Sprache haben Sie jetzt vernommen und wir wünschen Ihnen ein ganz, ganz tolles weiteres Wochenende, eine tolle Woche, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Am Mikrofon Susanne Nielsen und gehen Sie mal wieder ins Theater, ins Kino, in die Oper. Wir haben jede Menge Besprechungen in unserem Blog dazu und schauen Sie das mal an. Und wenn Sie uns e-mailen, dann sagen wir Ihnen auch, wie es uns gefallen hat, sollten Sie das noch einmal nachfragen wollen. Auf jeden Fall in der Kritik hören Sie, worum es da geht und vor allem, ob das ein Film ist, der vielleicht auch Sie interessiert. Und Oper ist jetzt die Saison, es ist Frühjahr 2022, St. Pete Opera, Opera Tampa, Opera Sarasota und ich habe gerade eine Information bekommen, dass im März Todd Thomas auch in Miami singen wird und ihn kenne ich als Scarpia schon vor vielen Jahren, hat er diese Rolle in Tosca übernommen, des Bösewichtes übernommen und das war in Sarasota an der Oper in den vergangenen Jahren. Das ist schon eine Weile her. Und wie gesagt, jetzt kommt er wieder und da geht es um Rigoletto, habe ich gehört, in Miami. Und die Oper Miami, die wurde zumindest geleitet von Susan Dennis, die auch aus der Sarasota Oper dann an diese ganz nagelneue Oper in Miami kam. Ich kenne den Kravis Center for the Performing Arts, der ist in West Palm, aber wie gesagt, in Miami gibt es also auch eine super, super Oper. Wer hätte das gedacht von dem Staat Florida und viele kennen ihn nur durch die Mickey Maus. Also inzwischen für alle etwas dabei und auch ganz super tolles Theater.